Sehr verehrte Damen und Herren, oder nein, es gehört sich natürlich ganz anders. Liebe Freunde, liebe Kameraden, wir gehören zusammen von Österreich über alle deutschen Lande. Wir sind ein Volk. Und das zeigt sich ja hier so wunderschön. Das zeigt sich auch bei einem der früheren Huttenpreisträger, Dr. Suthold, der gestern mit den Worten in meine Erinnerung eingeprägt hat und mein Vorbild geworden ist, als er nämlich sagte, er habe den Huttenpreis schon vor einiger Zeit bekommen, aber er sei noch nicht am Ende seiner Tage, er möchte weitermachen. Und das ist für mich das Vorbild. Auch ich werde nicht Schluss machen mit meinen erst 87 Jahren, sondern es geht an, weiter zu arbeiten, zu kämpfen, sich zu wehren und der Jugend ein Vorbild zu geben. Und in diesem Sinne habe ich ein ganz großes Vorbild, dessen wunderschönes Symbol eine Blume ist. Die Kornblume, die übrigens auch der Titel meines Romans mit heftigen politischen Aussagen ist. Die Kornblume eines großen Vorbildes für mein ganzes Leben. Des Ritters Georg von Schönerer, Gutsherr von Rosenau, des großen Bewunderers von Otto von Bismarck, der also in niederösterreichischen Waldviertel eine Partei gegründet hat, in dem also sozusagen seine Lebensaufgabe enthalten war, die er formuliert hat mit den Worten: Altdeutschland war und ist mein Traum. Wir Menschen deutscher Sprache sind aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der Völker doch genauso wie jeder Negerstamm ebenfalls berechtigt zu sagen, wir gehören zusammen, wir sind ein Volk. Und das sagt diese Kornblume. Und damit ist also das heute, und das freut mich sehr und dafür danke ich ganz herzlich, durch die Verleihung der Ulrich von Hutten Medaille das große Dankwort mir gegeben worden, das große Geschenk. Und ich muss sagen, es freut mich, dass ich das bekommen habe. Es macht mich wirklich glücklich. Denn ich danke der Gesellschaft für freie Publizistik für diese wunderbare, hohe Auszeichnung. Denn dieser Name, Ulrich von Hutten, erinnert ja an einen ganz großen Mann unseres Volkes. In der Literaturgeschichte von Wilhelm Scheer, einem sehr bedeutenden Wissenschaftler aus Wien, der später dann in Berlin an der Universität lehrte und die berühmteste eigentlich deutsche Literaturgeschichte überhaupt verfasst hat, steht zu lesen, ich zitiere, der fränkische Ritter Ulrich von Hutten führte die Feder, als wenn sie ein Schwert wäre, alles in einem jugendlich heldenhaften Ton, der ihn auszeichnete. Und als Freund der neuen Lehre von Martin Luther, so sagt Wilhelm Scheer, legte er das feierliche Gelübde ab, von der Wahrheit, die jetzt neu geboren wurde, nimmer zu lassen. Er sang das tapfere, ernste Lied: Ich hab's gewagt und hab des mich noch kein und hab trag des noch keinen Reu. Mag ich nicht daran gewinnen, dennoch muss man spüren treu. Und das sind die großen Worte, die auch uns nun bewegen müssen. Mut und Treue, so wie es Ulrich von Hutten vorgelebt hat. Und es ließ mich eigentlich auch schon, wie es ja vorhin durch Martin Pfeiffer so schön ausgeführt wurde, wofür ich dir sehr, sehr herzlich danke und fast schamrot wurde über all die Lobesworte, die du über mich da ausgestreut hast und nun versuchen muss, das irgendwie zu rechtfertigen, auch durch meine Worte und mit dem Hinweis darauf, dass ich ja schon in meinen jungen Jahren Mut und Treue gebraucht habe. Ich habe das in meiner Schrift, wurden wir am 8. Mai, sie wurde schon vorhin erwähnt, wurden wir am 8. Mai 1945 befreit und möchte daraus vielleicht und noch ein bisschen etwas wiedergeben, das ich in diesem Zusammenhang geschrieben habe, mit den Worten: Ich bin ein Zeitzeuge. 1945 war ich mit noch nicht ganz 16 Jahren Soldat. Bis dahin war ich in der Schulbahn gesessen. Um ein Jahr ältere Kameraden leisteten aber bereits Wehrdienst als Luftwaffenhelfer bei der FLAG. Wir andere waren in den Nächten wegen der Bombenangriffe auf Wien im Luftschutzdienst in der Schule. Und dann, im Nebelherbst 1944, schickte man uns zur Schanzarbeit für den Ostwall an den Neusiedler See. Im Nebelherbst, am Tag, als ich von dort heimkam, erhielt mein Vater den Stellungsbefehl zur Wehrmacht, der bis dahin als wichtiger Rüstungsarbeiter freigestellt war. Ich habe ihn dann nach Weihnachten an der Donau bei seiner Ausbildung besucht. Kurz danach berief man mich in das mährische Wellegrad zur militärischen Ausbildung in ein Wehrertüchtigungslager. Auf einer Dienstfahrt kam ich für 2 Tage nach Wien. Fragt man mich heute, warum ich mich damals nicht heimlich versteckt hätte, kann ich nur den Kopf schütteln. Wir waren damals von einer Zeit geprägt, die Deserteure nicht mit Denkmälern feierte. Als ich eben in Wellegrad bei der vormilitärischen Ausbildung war, rückte dann allmählich die Rote Armee immer näher. Wir wurden zu den Panzergrenadieren in Prag überstellt, wo dann im Anfang Mai der Aufstand der Tschechen ausgebrochen ist. Dort mussten wir unsere Kaserne räumen und bezogen Quartiere in einem östlichen Vorort der Stadt. Als Panzergrenadiere, so schreibe ich, bewachten wir die Straßen, auf denen die Fahrzeuge der deutschen Wehrmacht, verfolgt von der Roten Armee, in langen Kolonnen nach Westen rollten. Da rettete mir dann am Abend, fast zur Mitternacht, ein Kamerad das Leben, als er mir zuruft, das war ihm Ende des 8. Mai: Mensch, komm her, der Krieg ist zu Ende. Los, sonst holt dich der Iwan oder die Tschechen. Ich war damals wie betäubt. Der Krieg zu Ende? Im Hof vor unserem Quartier stand ein Lastwagen, prallvoll besetzt von meinen Kameraden. Ich kletterte hinauf und sprang mit beiden Beinen von oben mitten zwischen die eng aneinandergepressten Leiber. Irgendwie erreichten meine Füße dann festen Grund. Der Wagen fuhr los und kurvte durch die dunkle Nacht. Im großen Kreis ging es um Prag. Von Ost nach West, überall hämmerten Schüsse, da und dort sah man Zivilisten, sie hetzten über die Straßen, trugen Rucksäcke, zogen ein Leiterwägelchen mit Habseligkeiten hinter sich her. Bleiches Entsetzen stand in ihren Gesichtern. Es waren Deutsche. Die Tschechen, riefen sie, die Tschechen! Welches Massaker! Der tschechische Mob an deutschen Menschen damals verübte, ahnten wir nicht. Erst später habe ich ihre Angst und panische Flucht verstanden. Alles floh nach Westen, fort von den Tschechen, fort von den Russen. Und wir taten dasselbe. Unsere Truppen hatten sich zerstreut. Wir Burschen aus Wien, 16 Jahre jung, rannten zu dritt oder zu viert um unser Leben. Mittag kam. Es war furchtbar heiß. Wir hatten die Nacht kaum geschlafen. Da fiel einer steif in den Graben. Aus, rief er, ich mag nicht mehr. Wir bückten uns zu ihm, rüttelten ihn. Nur 5 Minuten bat er, bleibt doch bei mir. Erschöpft blieben auch wir neben ihm liegen. Nur 5 Minuten, nicht länger. Im Nu schliefen auch wir ein. Harte Fußtritte schreckten uns dann auf. Kerle, wollt ihr krepieren? Wo waren wir denn? Stahlhelm? Karabiner? Der Krieg war doch aus und wir lagen hier als wehrlose Beute für die Tschechen. Bevor wir aber aufspringen konnten, ein wunderbares Erlebnis, kam etwas heran. Etwas Unglaubliches. Eine geschlossene Truppe marschierte. an den Flanken gesichert von baumlangen Soldaten, die ihre Karabiner auf den Patronentaschen hatten. In ihrer Mitte gingen andere, fast noch in militärischer Ordnung, kleiner als wir. Feldmützen hatten sie über den Ohren, was aber sah man darunter? Locken, lange Locken, braune und blonde. Mädel in Uniform waren das. Kaum älter als wir. Später im Auffanglager erzählte mir eine von ihnen, sie seien Flakwaffenhelferinnen. Ihre Batterie sei nahe beim Rajin in Prag gestanden. Um nicht überfallen zu werden, seien sie nun geschlossen durch die tobenden Banden der Tschechen in Prag marschieren. Keine hatte gesprochen. Niemand sollte im Dunkeln erkennen, dass sie wehrlose Frauen und Mädchen waren. Tapfere Kameraden übernahmen dann ihren Schutz. Staunend sahen wir, wie unsere Mädel an uns vorbeizog. Und dann noch ein Wunder, an das damals niemand mehr glaubte. Lasset im Winde die Fahnen wehen, sangen sie. Wir sprangen auf. Schlapp machen dürfen wir nicht. Auch die Verfemten sind doch Menschen. Wenn sie sich nicht selbst wegwerfen, wenn sie nicht feig sind, wenn sie immer noch glauben. Auf sprangen wir und marschierten ebenfalls. Weiter nach Westen, durch den Tag und durch die Nacht. Im Dunkel war es gespenstisch. Über offenem Feld funkelten 1000 Sterne. Heimat, deine Sterne. Einige kennen das Lied wohl noch. Heimat, deine Sterne. Dieses alte Lied kam uns in den Sinn, das die warme Stimme von Wilhelm Strinz so oft im Rundfunk gesungen hatte. Würden wir das einmal noch hören? Werden wir die Heimat, fragten wir, noch einmal sehen? So ging es durch die Nacht, durch den dämmernden Morgen und wiederum durch den Tag. Bleigrau war der Himmel, die Sonne glühte, wieder klebte die Zunge am Gaumen, wieder schlürfte an jeder Quelle gierig und endlos, mechanisch schob sich ein Fuß vor den anderen, Kilometer um Kilometer, Hügel auf, Hügel ab, Querfeld ein. Da kam uns ein Kraftrad entgegen, der erste US-Amerikaner. Gefangen, aber vor dem tschechischen Mob waren wir nun gerettet. Auch der Ehemann, sagten wir uns, holt uns nicht ein. Bald lag vor uns eine riesige Wiese, schwarz von Menschen, Tausende, Zehntausende, ein quirlender Ameisenhaufen. Ich taumelte damals nieder. Schlafen, schlafen, schlafen, ohne zu träumen. Ausgelöscht war alles. Der Krieg, so schreibe ich in diesem Bericht, war zu Ende. Aber der Stacheldraht hielt uns nun gefangen. Eiskalte Nacht sank über die taufeuchte Wiese. Mich überwältigte wieder der Schlaf, aber nicht lange. Die Decke, in die ich mich wickelte, war zu dünn. Der Frost nagte bis auf die Knochen. Aufstehen also, im Kreis marschieren, die anderen tun es ja auch. Jeder war auf den Beinen. Offiziere, Unteroffiziere, Mannschaften, 10.000 erschöpfte Kreaturen. Klar war die Nacht. Blank wie ein Spiegel der Himmel. 10.000 Sterne. Was ist unser Schicksal? Ist ein Sinn in der Welt? Wer oder was hätte uns denn sonst gerettet? Wir leben trotz allem und weiter wollen wir leben für unser Volk. Alle waren wir wie im Traum. Gefangen waren wir, aber wir fühlten uns nicht mutlos. Müde zum Tod waren wir, aber irgendetwas in uns hatte Flügel. Im Dunkeln tauchte da oder dort einer auf. Endlos war dieser Zug schließlich. Niemand war zu erkennen. Kaum einer sagte etwas. Wie Schatten strichen wir aneinander vorbei. Und doch kannte jeder jeden und wusste, wir sind Kameraden. Ein großes Händereichen war es damals. Von einem Namenlosen zum anderen. Ohne Worte verstanden wir, was der andere damals dachte. Schau, Kamerad, schau hinauf, in den funkelnden Himmel. Wir dürfen das immer noch sehen. Wir dürfen immer noch leben. In der Heimat sehen sie diesen Himmel ja auch. Sie leben und warten auf uns. Wir gehören zusammen. An einem der nächsten Tage begannen dann die amerikanischen Lastwagen zu rollen. Wir hielten an, mitten in einem Dorf. Scheu schauten die Leute aus den Fenstern. Später erfuhren wir, dass es Deutsche waren, die einstweilen noch hier leben durften. Ein baumlanger Ami ging mit einer Maschinenpistole von Wagen zu Wagen und schrie: Aussteigen! Wir sprangen hinunter und stellten uns in Marschordnung auf. Rechts, um, ohne Tritt, Marsch! Vor uns ragte riesig ein Bretterzaun. Über ihn war Stacheldraht gewickelt. Ein Gefangenenlager. Schwer knarrte ein Tor. Wir marschierten hinein und waren gefangen. Erst 11 Wochen später, nach dem bereits erfolgten Kriegsende, wurde das Schloss wieder geöffnet. 11 Wochen lagen wir nachts in einer stickigen Scheune. Stacheldraht sperrte uns ein. Quälender Hunger marterte uns, quälende Läuse, quälende Ungewissheit. Waren wir jetzt befreit? Ich empfand das keineswegs so und lehne das hinterhältige Schlagwort unserer Besetzer und Umerzieher entschieden ab. Auch Österreichs Außenminister Leopold Figl hat doch erst 1955 beim Abschluss des Staatsvertrages ausgerufen, als die Besatzungsmächte nach 10 Jahren abzogen. Jetzt ist Österreich frei. Nach 10 Jahren von Hunger und Not, von Gefängnis und Todesurteile, nach sogenannten demokratischen Wahlen, an denen ein großer Teil unseres Volkes aus politischen Gründen in Österreich nicht teilnehmen durfte, nach grauenhafter Kriegsgefangenschaft, die für manchen Wehrmachtssoldaten in der Sowjetunion nach dem Ende des Krieges noch fast ein Jahrzehnt dauerte. Meine Qual, und das sage ich als Zeitzeuge, als ein nicht einmal 16-jähriger Bub in US-Gefangenschaft, währte ja nur 11 Wochen. Aber sie hat mich geprägt und gestählt gegen die verdammten Lügen der Umerziehung, mit denen die herrschenden Kreise uns seither ununterbrochen berieseln. 11 Wochen nach dem Kriegsende im Gefangenenlager. Wie hält man das aus? Man muss es aushalten. Andere Kameraden litten ja noch weitaus länger an ihrer sogenannten Befreiung. Viele von ihnen kamen niemals nach Hause, sondern starben am elenden Tod, entweder in Sibirien oder in den Rheinwiesenlagern, wo sie verhungerten und verkamen. So ging es also fast auch uns, denn in diesem Gefangenenlager bohrte der Hunger. Man wartete ununterbrochen auf etwas zu essen. Einen Vormittag lang warteten wir, die Gier schaute uns aus den Augen. Man rannte von Feldküche zu Feldküche und spionierte, wo am wenigsten dünn eingekocht wurde. Was gibt's denn heute? Immer dieselbe Frage, fast immer dieselbe Antwort. Büchsenfleisch und Erbsen, zu Mittag Erbsen und Büchsenfleisch, am Abend Büchsenfleisch mit Erbsen. Militärkonserven der Amis, die sie nicht mehr brauchten, waren das. Nur 4 oder 5 Mal gab es etwas anderes als diesen Fraß. Die Erbsen waren wässrig. Vom salzigen Fleisch ein schmaler Löffel. Ein hartes Stück Brot schlingt man dazu. Brot ist ja immer noch das Beste. Ein hartes Stück Brot. Brot, gib uns unser tägliches Brot heute, lieber Gott. Auch wer uns noch niemals die Hände gefaltet hat, betete das, lieber Gott, gib uns heute unser tägliches Brot. Einmal ließen uns die Amis dann auch an den Stacheldraht treten, ganz nahe. Und wir glaubten zu träumen. Da draußen standen ja Leute, die Deutsch sprachen. Offenbar waren wir im deutschen Sudetenland mit unserem Gefangenenlager. Alle diese Menschen hatten Brot in den Händen. Einige auch sogar Eier und Schinken, die sie uns durch eine Lücke im Draht reichten. Gierig riefen wir zu, konnten uns aber kaum bedanken. Eine Frau rief aus der Ferne, damit ihr nicht länger Hunger habt. Bitte kommt wieder, rief ich damals hinaus. Wir können nicht mehr, kam die Antwort, wir werden vertrieben. Ein schriller Pfiff des Wachtpostens scheuchte unsere Landsleute weg. Ich sah noch, dass sie weiße Armbinden mit einem schwarzen N trugen. Niemiecki hieß das, ein Deutscher. Ein Deutscher galt also damals als Unmensch, als Hund, den man wegprügelte. So war es nicht nur hier, wo wir gerade waren, sondern auch in Südmähren, in Ostpreußen, in Pommern, in Schlesien, in der Untersteiermark. Müssen wir uns denn nicht auch heute noch, mehr als 70 Jahre nach dem Ende des Krieges, schämen, wenn wir uns als Deutsche bekennen? Wann wird das eigentlich enden? Ich kam also nach 11 Wochen Kriegsgefangenschaft, verhungert aus dem Lager heraus, musste dann zu Fuß von der Entlassungsstätte in Oberösterreich quer durch die Lande wandern, hatte kaum irgendwelche Möglichkeiten, irgendwas zu essen zu bekommen, habe allerdings erlebt, wie die Menschen, wo ich angeklopft habe, sofort sagten, das ist ein Heimkehrerbub, dem müssen wir was zu essen geben, dem müssen wir einen Platz geben, entweder im Heustadel am Abend, um zu schlafen, manchmal sogar in einem schön weiß gedeckten Bett. Und endlich kam ich zum großen Teil zu Fuß wandernd, erst die letzten Kilometer mit einem schleppend fahrenden Zug nach Hause. Ich sage das deswegen so sehr, weil es immer heißt Befreiung, Befreiung. Das war die sogenannte Befreiung. Manche von Ihnen haben das ja selber nie erlebt. Und als ich dann endlich nach Hause kam, in eine zertrümmerte Stadt, in ein durchaus nicht militärisches Ziel für die amerikanischen Bomben und trotzdem zertrümmertes Wien, marschierte ich auf der Notbrücke, die andere war zerstört, über die Donau. Und da fiel mein Blick auf einen schlanken Turm, der nadelspitz in der Ferne emporragte. Der Stephansdom, das Wahrzeichen von Wien, begrüßte den jungen Heimkehrer. Mir war damals, als hörte ich den schwebenden Dreitakt eines Walzers von Johann Strauss. Der Steffel, rief ich voll Freude. Und ein Mann, der an mir vorbeiging, im grauen Uniformrock, hatte mich gehört, ein Kriegsheimkehrer wie ich. Von Weitem, sagte er mit schmalem Blick, mit schmalen Lippen, ist der Anblick ja schön. Der Turm des Doms steht noch, aber das Dach ist eingestürzt. Die Gewölbe sind niedergebrannt. Bomben, fragte ich, Kanonen? Er zuckte die Achseln. Die Rote Armee war in Wien, da brannte der Dom. Lichterloh brannte das Feuer. Wer hat es gelegt? Die Leute tuscheln und wollen nichts sagen. Aber schau dich um, Kamerad, sagte er. Du kommst gerade von draußen? Ich nickte. Ja, du siehst hier, setzte er fort, Zerstörung und traurige Trümmer. Am 12. März 1945, als der Krieg längst entschieden war, haben Amis und Briten Wiens Innenstadt angegriffen. Sprengbomben, Brandbomben. Unter dem Philippshof liegen Haufen von Toten. Die Staatsoper ist ausgebrannt. Museen und Burgtheater sind Ruinen. Die Stadt ist kaputt. Die Menschen sind kaputt. Verbittert schweigen sie, wenn man sie fragt, wie das war. Die Russen, die Plünderung durch die eigenen Nachbarn, wenn man die Wohnung im Stich lassen musste. Manche von uns haben nicht mehr als den schäbigen Rock auf dem mageren Leib. Und dann zeigt er auf Plakate mit einem lächelnden Russensoldaten, einem Bild Stalins und den Worten: Es lebe die Rote Armee, die Befreierin Wiens. Doch die Wahrheit, sagte er bitter, ist leider anders. Aufgehetzt von Ilja Ehrenburg haben die Russen gestohlen, geplündert, gemordet. Ich war vor kurzem, sagte er, in St. Pölten, einer größeren Stadt in der Nähe von Wien. Bei den Behörden haben sich in dieser Stadt 2400 vergewaltigte Frauen gemeldet. Schau dir, Kamerad, alles gut an. Und lass dich ja nicht verdummen. Was soll man tun, fragte ich. Arbeiten, Kamerad, antwortete er. Arbeiten und sich wehren. Das sind, als kurzer Ausschnitt aus meiner Schrift, wurden wir am 8. Mai 1945 befreit. Übrigens, wenn Sie möchten, auch zum Kauf dann an dem Pult beim Büchertisch liegt, einige Worte, die uns zeigen und die vor allem jenen zeigen, die diese Zeit nicht erlebt haben, welche Lüge es ist, dass man uns einreden möchte, wir seien am 8. Mai 1945 befreit worden. Ich ging also dann nachher, so wie der Kamerad, etwas älter als ich, mir gesagt hat, an meine Arbeit. Das war also damals die Schulbank, wo ich dann noch zwei Klassen zu absolvieren hatte, studierte dann später an der Universität Wien für das Lehramt in den Fächern Deutsch und Latein und habe dann in dem Studium der Germanistik Huttens mutiges Wort einmal gehört: Ich hab's gewagt. Und das hat mich als Student der Germanistik tief bewegt. Ich habe auch dann später als Lehrer am Gymnasium, das hat mir Martin Pfeiffer, dem ich sehr danke, für diesen anschaulichen Bericht über mein früheres Leben. Ich habe dann auch später am Gymnasium niemals gefragt, was denn sozusagen politisch korrekt wäre. Ich habe gesagt, was recht, notwendig und wahrhaft ist. Und ich habe dabei Professoren am Gymnasium und auch an der Universität gefunden, die mir damals große Vorbilder gewesen sind. Und ich habe dann auch in meinem eigenen Unterricht, in meinen Fächern Deutsch und Latein, erstens im Unterricht der römischen Geschichte deutlich gezeigt, was wirkliche res publica, das heißt öffentliches Wesen ist, daran die Menschen beteiligt sein sollen, nach dem großartigen Wort von Cicero, der kurz sagte, res publica, res populi. Der Staat ist Sache des Volkes. Das sollte man denen, die heute da oben sitzen, einmal unter die Nase halten. Der Staat ist Sache des Volkes, nicht der Parteien und der gewählten Mandatare. Und ich habe aus diesen lateinischen Schriften und auch aus der deutschen Dichtung immer wieder Hinweise gegeben, um, das war damals schon wieder notwendig in den 50er, 60er Jahren, der Umerziehung unserer Jugend entgegenzuwirken. Und ich hielt es dabei ganz ähnlich wie Hutten, der einmal in seiner etwas altertümlichen Deutsch gesagt hat, wiewohl, wörtliches Zitat, wiewohl meine fromme Mutter weint, dass ich die Sache fangen an, Gott woll sie trösten, es muss gehen. Also es muss gehen, man muss durch das Wesentliche tun. Und ich habe das als Lehrer ebenfalls getan, war weder bei den Schwarzen noch bei den Roten Lehrervereinen, konnte natürlich niemals Schulleiter werden, aber wie schon in der meiner wieder gesagt wurde. Ich war dann und das gab es damals noch, weder schwarz noch rot noch grün oder sonst was, sondern einen parteiunabhängigen Verband der Professoren Österreichs, den ich dann mehr als ein Jahrzehnt als dessen Bundesobmann geführt habe. Und ich habe es im Sinne von Hutten, habe ich es gewagt, gegen die Einführung der von den Roten gewünschten Einheitsschule zu kämpfen. Und es ist eine ganz große Freude, hier ist einmal zufällig keiner von meinen ehemaligen Schülern, aber immer wieder, wenn ich Vorträge halte, kommen dann nachher Schüler zu mir und sagen, Herr Professor, erinnern Sie sich noch, vor 50 Jahren habe ich bei Ihnen maturiert und so weiter. Ich habe noch immer Verbindung zu Ihnen und mit vielen von Ihnen verbindet mich eine ganz große, langjährige, persönliche Freundschaft. Und dann also bin ich ab dem Jahre 90, wie Martin Pfeiffer schon schilderte, in den sogenannten Unruhestand eingetreten und dann begann es eigentlich erst recht im Sinne von Hutten. Ich hab's gewagt, schrieb ich also etwa ein Dutzend von Büchern. Und in diesen ging es also um meine Liebe zur Dichtung, zur Kunst, um meinen Kampf gegen Kunst und Diktatur des Hässlichen. Ich schrieb unter anderem eben auch den Roman Kornblume, also im Sinne von Georg von Schönerer, der sagte, Alldeutschland, die Verbindung also auch des deutschen Österreich mit dem übrigen deutschen Landen sei sein Traum gewesen. Und ich habe das in dem Roman also dann auf unsere Zeit übertragen. Und der Verlag Nation und Wissen, dessen Leiter ja heute unter uns ist und seine Bücher auch hier aufgelegt hat, Marco Beutler sitzt in der letzten Reihe, sehe ich gerade, der hat also sehr schön das Buch bezeichnet, als ich zitiere es, Erzählung mit Spannung, Gefühl und Humor, ein Buch, das dem Leser aber mehr noch vermittelt als manches dickleibige Sachbuch. Ich habe also einen Trick verwendet, gefährliche Aussagen, die sich so immer wieder bei mir aufdrängen, in eine Erzählung zu verwandeln, das sagt der Herr X oder der Herr Z, und dann kann ich sagen, das ist ja nur ein Roman, und das kann jeder also auffassen, wie er gerade will. Ich habe damit Georg von Schönerer sozusagen ein Denkmal gesetzt, der als Bewunderer von Otto von Bismarck dafür gekämpft hat, dass das Deutsche Reich sich endlich einmal verbinden könnte mit den anderen deutschen Ländern, so wie es die Negerstämme ja durchaus dürfen, zu einem größeren All-Deutschland. Und er hat also, ich sagte das schon einleitend, seinen Kameraden empfohlen, sich die blaue Kornblume in das Knopfloch zu stecken, als ein ganz schönes und harmloses Zeichen. Wir gehören zusammen, wir sind ein Volk. In dem Buch, das 2013 erschienen ist, möchte ich so am Rande erwähnen, es liegt auch, wenn Sie es wünschen, zum Kauf auf vom Verlag Nation und Wissen. In diesem Buch sind also gewisse Hinweise auf das Thema, das ja schon viele Vorträge hatten, die alle mehr oder weniger auf die große Gefahr unserer Zeit hingewiesen haben, nämlich auf die Völkerwanderung gegen Europa. Aber in keinem einzigen ist erwähnt, dass das im Grunde genommen ja wohl kein Zufall gewesen sein kann, dass das jetzt so kommt, sondern dass dahinter im Grunde genommen ein ganz klarer Plan steht, der genau genommen jetzt 91 Jahre alt ist. In meinem Buch auf Seite 48 in den Kornblumen steht unter anderem folgende von unseren Politikern, ja sogar auch von der Opposition bei uns fast nie erwähnte Tatsache. Ich zitiere. Richard Kudno wie Kolerny. Übrigens der Gründer der Europäischen Union. Richard Coudenhove-Kalergi prophezeite in seinem Buch Praktischer Idealismus 1925, Doppelpunkt, Anführungszeichen. Wörtliches Zitat. Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmenden Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse wird die Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen. Schöner Ausklang des Satzes. Aber was bleibt uns hängen? Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse. Eurasisch-negroid. Die Menschen, die das 1925, da erschien dieses Buch von Richard Coudenhove-Kalergi, lasen, die hielten das natürlich für eine ganz verrückte Idee. Und heute erleben wir die eurasisch-negroide Mischrasse des Hochgrad-Freimaurers Coudenhove-Kalergi in den U-Bahnen unserer Großstädte und auch schon auf dem Lande. Die Kommissare der EU bringen uns aus Afrika und Asien Massen von Fremden in unser Land. Das soll aber keine Vielfalt der Persönlichkeiten werden, sondern eine bequem beherrschbare Masse von Arbeitssklaven, Konsumidioten und Politidioten. Das heißt also, ich möchte das an den Anfang stellen, aller Vorträge, die das Problem der Masseneinwanderung ja hier bei dieser Tagung behandelt haben. Das ist kein Zufall, das ist ein Plan, der Punkt für Punkt jetzt, nachdem er vor 91 Jahren niedergelegt wurde, ausgeführt wird. Das müssen wir wissen und dagegen müssen wir uns wehren. Ja, wie sollen wir uns wehren? Und ich habe mir da noch notiert, dass auf Seite 272 in meinem Buch auch kurz ein Hinweis darauf gegeben ist, im Jahre 2013 erschienen, vorher schon geschrieben, ich möchte sagen fast prophetisch, denn damals hat man ja nicht gedacht, welche Völkerwanderung in Gang gesetzt werden sollten. Und ich schrieb also damals bereits in dem 2013 veröffentlichten Buch auf Seite 272. Harte Zeiten kommen auf uns zu. Doch sie arbeiten für uns. Widerstand, das zeigt ja die Geschichte, bricht leider nur auf, wenn die Geldbörsen leer sind. Wir müssen daher gültige Werte bewahren. Mehr noch, wir müssen sie wieder gewinnen. Das wäre die Aufgabe unserer Zeit, nämlich Wahrheit und Mut, Anstand, Ehrlichkeit, sparsame Wirtschaft, Dienst für die Gemeinschaft, Pflichtgefühl und Verantwortungsbewusstsein. Wenn wir die Teufelspläne der schleichenden Umerziehung durchschauen und ihnen entgegenwirken, werden wir stark. Viele Kreise, so schrieb ich da, in deutschen Land und in ganz Europa arbeiten daran. Vereinen wir uns, gemeinsam werden wir siegen. Und daher begrüße ich auch, dass es hier diese Gesellschaft für freie Publizistik gibt. Sie ist nur einer der vielen Verbände, die in diesem Sinne arbeiten, so wie auch Pegida und Identitäre und dergleichen. Vereinen wir uns, damit wir uns wehren gegen diese Umvolkung, die also nicht durch einen Zufall, sondern aufgrund eines ganz genauen Planes jetzt durchgeführt wird. Ich habe das in dem Buch geschrieben, durch Zusammenarbeit allein können wir stark werden. Und so wie mein Romanheld Georg in diesem Buch, Georgs Wanderschaft von Südtirol bis Schleswig-Holstein, bin auch ich mehr oder weniger das hat Martin Pfeiffer schon erwähnt, durch die deutschen Lande gewandert und habe damit im heuer am 25. Januar meinen 500. Vortrag gehalten. Es war bei Weitem nicht der letzte, denn der, den ich jetzt halte, ist bereits der 505. Und weitere sind also für die nächste Zeit bereits angekündigt. Und wir müssen das weiter tun. Und ich möchte daher also bitten, machen wir uns keine Illusionen. Der Plan der Vernichtung der deutschen Menschen und des deutschen Volkes ist ganz eindeutig vorgezeichnet und er bedeutet eben Masseneinwanderung aus der dritten Welt. Ja, aber ich darf das jetzt nicht weiter ausführen, sonst ist die Zeit bereits dahin und wir müssen ja die Veranstaltung allmählich auch zum Abschluss bringen, kurz vor 1 Uhr. Ich mache aber das diesmal ausnahmsweise nicht in ganz freier Rede, sondern weil das Ganze ja aufgenommen wird und dann auch veröffentlicht wird, muss ich mich da irgendwie ein bisschen mit der Nase ins Manuskript immer wieder bewegen. Mache das aber sehr gerne und möchte also, lieber Freund Martin, liebe Mitglieder, liebe Veranstalter der GfB, mich damit herzlich bedanken für meine hohe Auszeichnung mit der Ulrich von Hutten Medaille. Einige Personen möchte ich noch besonders dabei hervorheben. Der wichtigste und tief herzlichste Dank richtet sich an meine liebe Frau. Sie erträgt also meine Schreiberei für Bücher, für Zeitschriften, für Vortragsvorbereitungen geduldig. Sie sorgt vorbildlich für mich. Und wenn ich Wutanfälle über unsere miserable Zeit immer wieder habe und sehr laut dabei werden kann, dann tröstet sie mich wieder. Und dir, liebe Linde, also mein ganz persönlicher, herzlicher Dank. Ich danke aber auch noch jemanden, der ebenfalls den Ulrich von Hutten Preis bekommen hat, ihn leider aber nicht persönlich annehmen konnte, weil das kurz vor seinem Ableben war. Ich durfte aber damals die Laudatio für ihn hier halten, mein lieber Freund Otto Skrinzi, der große alte Mann der Deutschen in Österreich. Und er war für mich mein ganz großes persönliches und politisches Vorbild. Und noch einen dritten möchte ich nennen, dessen Namen ja der Preis trägt, den ich bekommen habe. Ulrich von Hutten. Ich danke diesem unerschrockenen Kämpfer und Ritter, der mir und auch euch und allen volksverbundenen deutschen Menschen Vorbild und Mut gegeben hat mit seinem Wort, ich hab's gewagt. Und sein Geist lebt auch in einem Gedicht von Karl Brüger, übrigens ein Sozialdemokrat, der trotzdem in den Lesebüchern, die ich noch in den ersten, zweiten, dritten Klassen meiner Mittelschulzeit bekommen habe, immer wieder zitiert wurde mit seinen Gedichten. Und der Karl Brüger hat in einem Gedicht gesagt, das, was uns zusammenhält und womit ich auch meine Dankesrede schließen möchte. Nichts kann uns rauben, Liebe und Glauben zu unserem Land. Es zu erhalten und zu gestalten sind wir gesandt. Mögen wir sterben, unseren Erben gilt dann die Pflicht, es zu erhalten und zu gestalten. Deutschland stirbt nicht.